Erster Jakob rief seine Söhne. Er sagte, kommt her zu mir. Ich sage euch, was später passieren wird. Zweiter kommt zusammen und hört zu. Ihr seid die Söhne von Jakob. Hört auf euren Vater Israel. Dritter Ruben, du bist mein erster Sohn. Du bist meine Kraft und mein Stolz. Du warst der Wichtigste. Vierter aber du bist wie wildes Wasser. Du wirst nicht der Erste bleiben. Du hast im Bett deines Vaters geschlafen. Fünfter Simeon und Levi sind Brüder. Sie benutzen ihre Schwerter für Gewalt. Sechster ich will nicht bei ihren Plänen sein. Sie haben Männer getötet, weil sie wütend waren. Sie haben Tiere verletzt. Siebter ihr Zorn ist schlimm und grausam. Ich werde sie im Land verteilen. Sie werden überall in Israel wohnen. Achter Juda, deine Brüder werden dich loben. Du wirst deine Feinde besiegen. Die Söhne deines Vaters werden vor dir knien. Neunter Juda ist wie ein junger Löwe. Du kommst vom Jagen zurück. Du ruhst dich aus wie ein starker Löwe. Zehnter Juda wird immer ein Herrscher sein. Er behält die Macht in seinen Händen. Dann kommt der wahre König für alle Völker. Elfter er bindet seinen Esel an einen Weinstock. Er wäscht seine Kleider in rotem Wein. Zwölfter seine Augen sind dunkel vom Wein. Seine Zähne sind weiß wie Milch. Dreizehnter Sebulon wird am Meer wohnen. Dort halten viele Schiffe. Sein Land geht bis nach Zidon. Vierzehnter Issachar ist wie ein starker Esel. Er liegt zwischen den Zäunen. 15. Er sah, dass die Ruhe gut ist. Das Land gefiel ihm sehr. Er arbeitete hart und trug schwere Lasten. 16. Denn wird sein Volk führen. Er ist wie die anderen Stämme von Israel. 17. Denn ist wie eine Schlange am Weg. Er beißt das Pferd in den Fuß. Der Reiter fällt dann nach hinten. 18. Herr, ich warte auf deine Hilfe. 19. Gad wird von Räubern angegriffen. Aber er jagt sie und besiegt sie. 20. Ascher hat sehr viel gutes Essen. Er liefert Speisen für Könige. 21. Naphtali ist wie ein schnelles Reh. Er sagt sehr schöne Worte. 22. Josef ist wie ein Baum mit vielen Früchten. Er steht an einer Quelle. Seine Zweige wachsen über die Mauer. 23. Jäger haben ihn angegriffen. Sie schossen mit Pfeilen auf ihn. 24. aber sein Bogen blieb fest. Seine Arme waren stark durch Gott. Gott ist der Hirte von Israel. 25. der Gott deines Vaters hilft dir. Er gibt dir Segen vom Himmel. Er gibt dir Segen aus der Tiefe. 26. der Segen deines Vaters ist sehr groß. Er ist höher als die alten Berge. Dieser Segen kommt auf Josefs Kopf. 27. Benjamin ist wie ein Wolf. Am Morgen frisst er die Beute. Am Abend teilt er das Essen aus. 28. Das sind die 12 Stämme von Israel. Ihr Vater sagte das zu ihnen. Er gab jedem einen eigenen Segen. 29. Dann gab er ihnen einen Befehl. Er sagte, ich werde bald sterben. Begrabt mich bei meiner Familie in der Höhle. 30. Die Höhle ist auf dem Feld Machpela. Sie liegt in Kanaan bei Mamre. Abraham kaufte das Feld von Ephron. 31. Dort liegen Abraham und Sarah. Dort liegen auch Isaac und Rebekka. Ich habe dort Lea begraben. 32. Das Feld und die Höhle gehören uns. Abraham kaufte sie von den Hethitern. 33. Jakob war mit seinen Worten fertig. Er legte seine Füße ins Bett. Dann starb er und kam zu seinen Vorfahren.